wär ich nicht noch Poet dazu. Ich mach länger keine Schuhe. Das ist ein Mühe, ein Aufgebot. Zu weit dem einen, dem anderen zu eng. Von allen Seiten lauf und gedrängt, da klappt's, da schlappt's, gedrückt's, da zwickt's. Der Schuster soll auch alles wissen, flicken, was nimmt er ritzen. Und ist er gar Poet dazu, da lässt man am Ende ihm auch da keine Ruhe. Und ist er erst auf Wittbergab, zum Narren hält man ihn für wahr. Die x-ten Mädchen ist toter Mann, Begehren erhielt um sie an. Versteht er sie nicht. Allein, ob ja, ob nein, er spricht. Am Ende riecht er doch noch weg und gibt es um, dickisch und frech. Ei, es ist mir um die Lehrbubelei, der verliert mir allen Respekt. Die Rede macht mich richtig gescheit, dass es Töpf und Teller leckt und Teufel nur jetzt hier wieder steckt. Thank you.